Der Zug setzte sich langsam wieder in Bewegung und dann tauchte die Vorstadt auf und die Bahnhofsgegend, die wie in allen Städten auf der Welt hässlich war. Der Büroleiter klappte sein Notebook zusammen. Das beige Ehepaar räumte die Brotbüchsen in die Tasche. Nur die beiden jungen Menschen an der Tür starrten weiter auf ihr Phone und beachteten auch den Schaffner nicht, der über den Gang eilte. Wahrscheinlich warteten sie darauf, dass ihnen auf dem Display angezeigt wurde, dass sie angekommen waren. Kurz darauf kam die Durchsage. »Werte Reisende, in wenigen Minuten haben wir unseren Zielbahnhof erreicht. Unsere Zugfahrt endet hier.« Es klang, als hätten sie gemeinsam einen Ausflug gemacht. »Sie müssen sich doch nur erinnern. Auch wenn er in ihrem Alter weggelassen hatte, schwang es doch mit.« Wahrscheinlich hatte der Chief bei der Verabschiedung nur nett sein wollen. »Nun bin ich also im Zeitzeugenalter angekommen«, dachte Isabella. Woran konnte sie sich erinnern? Woran sollte sie sich erinnern? Und woran wollte sie sich überhaupt erinnern? Manche Erinnerungen waren immer verfügbar. Die Wochenenden bei Oma Isa auf dem Land, die Nachmittage in Frau Magdas Salon, Isabellas erster Theaterbesuch, die rauschenden Bälle in der Tanzschule. Dann gab es Bilder, die unerwartet auftauchten. Die weinende Verkehrspolizistin Anja Schlemmer, die Zugfahrkartenschätze in dem roten Spielzeugtresor. Das Gedächtnis war ein Kaufmannsladen, in dem Erinnerungen feilgeboten wurden. Einige gab es umsonst, andere waren bereits nach kurzem Nachdenken zu haben. Aber es gab auch Dosen und Schachteln, die sich nur mit Mühe öffnen ließen, und Schubladen, die hartnäckig klemmten. Das waren jene Erinnerungen, nachdem man lange anstehen musste, bis man sie endlich bekam. Isabella war der Meinung, dass man sich erinnern lernen konnte, denn sie war sicher, dass nichts verloren ging. Selbst die russische Sprache, die sie damals nur widerwillig in der Schule gelernt hatte, tauchte ungewollt aus dem Vergessen auf, sobald jemand auf der Straße Russisch sprach. Manche Erinnerungen ließen keine Konkurrenz zu. Wann immer Isabella von einer Wohnung träumte, war es die große Wohnung über dem Tanzsaal, die dunkel getäfelte Diele mit der runden Holzlampe an der Decke, ein Wagenrad, auf dem zwischen den kerzförmigen Glühbirnen geschnitzte Waldtiere saßen, eine Eule, ein Eichhörnchen, ein aufrecht stehender Igel, ein Rabe. Diese Lampe erschien Isabella oft im Traum. Die Augen der Eule waren aus Glas und begannen zu funkeln, sobald die Lampe angeschaltet wurde. In der Garderobe ragte noch ein Kabel aus einer Stuckrosette. Hier hatte früher der Kristallleuchter gehangen, der, und dieser Teil der Geschichte wurde immer geflüstert, von den Russen mitgenommen worden war. Isabella wäre es lieber gewesen, die Russen hätten damals die Lampe mit der Eule mitgenommen. Die Größe der Wohnung hatte Isabella als Kind Angst gemacht, die hohen holzgetäfelten Räume, die massiven Kachelöfen, der Wintergarten. Aber dann gab es noch den Tanzsaal mit den üppigen Stuckverzierungen an der Decke und der Spiegelwand, die den Raum doppelt so groß erscheinen ließ. Es war ein Saal, der dem Namen Tanzschule Kaiser alle Ehre machte. Hier hätte der Prinz aus 3 Haselnüsse für Aschenbrödel einen Ball abhalten können. Der Halotri-Vater nannte Isabella immer meine Königstochter und hätte sicher nichts gegen einen Königssohn einzuwenden gehabt. Wenn Isabella mit der Straßenbahn zur Probe fuhr, kam sie an ihrem Elternhaus und der Tanzschule vorbei. Sie konnte das Gefühl schwer benennen. Es war die merkwürdige Mischung aus Dankbarkeit und Trauer. Die Dankbarkeit, dass alles so gewesen war, und die Trauer, dass es nie wieder so sein würde. Auch wenn sie damals freiwillig gegangen war, hatte sie doch nie die Tür hinter sich zugeschlagen. Jetzt residierte eine Rechtsanwaltskanzlei in den Räumen. Von der Bahn aus konnte sie sehen, dass der große Saal mit Gipswänden in Waben unterteilt war. Arbeitsbuchten, die jegliche Großzügigkeit des Raums zerstörten, auch wenn über allem noch die Stuckdecke mit dem Kronleuchter schwebte. War das nicht der wilde Osten, nach dem das Fernsehen suchte? Die endlosen Tanzabende und Ballnächte oft bis in die Morgenstunden hinein? Der schöne Theo als Zeremonienmeister, unterstützt vom Halodri-Vater und Isabellas Mutter als Ballkönigin? Auch wenn das Haus neu verputzt und hell gestrichen war, kam es Isabella trostlos vor, eine Hülle, aus der die Seele entwichen war. Wenn Isabella Filme aus den Zeiten ihrer Kindheit und Jugend sah, erschrak sie über das Grau in den Straßen, den bröckelnden Putz, die kaputten Gehwegplatten. Selbst kurz vor dem Mauerfall hatten viele Straßen der Stadt gewirkt, als sei der Krieg gerade erst vorüber. Auch an der dunkelgrauen Sandsteinfassade der Tanzschule waren noch Löcher von Granatsplittereinschlägen zu sehen gewesen. Doch Isabella hatte den Verfall damals nicht so empfunden. Er war einfach vorhanden, so wie die Luft zum Atmen, die man auch nicht ständig hinterfragte. Wichtig war die Familie gewesen. Der schöne Theo, der lustige Halotri, die vornehme Mutter und Frau Magda, die großzügig sagte, ich dulde dieses Land. Ein Satz, den das Kind Isabella nicht verstanden hatte. Sie alle vermittelten Isabella das Gefühl, das Leben sei eine rauschende Ballnacht, wenn man es nur geschickt anstellte. Und die Großmutter Isa und der Großvater Bruno haderten sowieso mit nichts, außer damit, dass ihre Tochter einen Halotri geheiratet hatte. Sie lebten in ihrem Häuschen, in dem alles winzig war. Aber auch dort hatte das Kind Isabella alles als riesengroß empfunden, besonders den Garten. Großmutters Garten war ein Paradies gewesen. Die Beeren leuchteten unter den herabhängenden Ästen der Obstbäume. Es gab geheime Wege, die zu den Himbeersträuchern führten oder zu den Stachelbeerbüschen, und dazwischen standen Blumen, die sich um den Verstand blühten. Der Garten war dicht bepflanzt und auf eine wunderbare Art verwildert. Was machte es da, dass bei starkem Wind immer wieder Staub vom Stahlwerk herübergeweht war und den Blättern der Bäume einen rötlichen Schimmer gegeben hatte? Der Staub war da, ob man sich darüber ärgerte oder nicht. Die Straßenbahn überquerte eine große Kreuzung. Das Theater lag etwas außerhalb, in einer Gegend, die früher eher als schäbig galt. Schlichtere Gründerzeitfassaden, die Häuser als Unterkünfte für Arbeiter gebaut. Doch nun war das Viertel zum Geheimtipp aufgestiegen. Es war wie in so vielen Städten. Die Karawane zog von Stadtteil zu Stadtteil, hatte jetzt in dieser Gegend Halt gemacht und war gerade dabei, das Aschenputtel zur Prinzessin zu erheben. Doch das Aschenputtel wehrte sich, so gut es ging. Noch waren hier die Mieten bezahlbar und die Kneipen hießen schlicht Suppenküche oder Absacker. Das Theater war ein ehemaliges Kino, das Isabella noch aus Kinderzeiten kannte. Weil die Sitze früher allesamt speckig waren, nannte es der Halotri die Fettbämme. Und die Mutter hatte nie versäumt, ihr Polster vor dem Hinsetzen mit einem Geschirrtuch abzudecken. Jetzt war das Kino, soweit es das Geld erlaubte, saniert worden und diente auch als Theater. Geldmangel hatte auch Vorteile, denn es konnten nur die nötigsten Reparaturen ausgeführt werden. Auf diese Weise war der speckige Charme erhalten geblieben und insgeheim nannte Isabella es immer noch die Fettbimme. Sie mochte die Wasserflecken an der Decke, die staubige Bühne, die Dielenbretter im Foyer, die so nachgedunkelt waren, dass sie fast schwarz erschienen. Das Perfekt-Unperfekte gab ihr Kraft. Es war jene Kraft, die sie damals an der Schauspielschule gespürt hatte, als alles möglich schien und sie noch nicht damit haderte, ob sie wegen ihres Talents oder eher wegen Frau Magdas Fürsprache angenommen worden war. Frau Magda dagegen hatte nicht einen Zweifel an Isabellas Begabung zugelassen. Sie empfing Isabella immer in ihrem Salon. Sie ruhte im Halbdunkel auf einem Divan. Eine Dame im wallenden Gewand, die in der einen Hand eine Zigarette in silberner Spitze und in der anderen ein Weinglas hielt. Isabella erinnerte sich an Frau Magda wie an ein Geheimnis. An die tiefe Stimme, mit der sie Isabella aufforderte, sich auf den Hocker neben dem Divan zu setzen. An die Seidengewänder, die schweren goldenen Ringe. Einzig eine Tischlampe, die neben dem Aschenbecher stand, gab diffuses Licht. Kam Frau Magdas Hand beim Abstreifen der Asche in die Nähe des Lichts, blitzten die Steine in den Ringen auf, ein Feuerwerk der Farben. Das Bemerkenswerteste aber war der purpurfarbene Turban, der von einer selbst im Dunkel funkelnden Brosche zusammengehalten wurde. Isabella war sicher, dass Frau Magda über Zauberkräfte verfügte und wahrte immer ein wenig Abstand. Andererseits zogen sie die Geschichten von Frau Magda magisch an. Es waren keine Märchen wie bei Großmutter Isa, sondern Geschichten aus Frau Magdas Bühnenleben. Und aus »Es war einmal« wurde »Als ich einmal im Theater«. Dann folgte die Erinnerung an die jeweilige Rolle. Und im Halbdunkel des Zimmers verwandelte sich Frau Magda in Gretchen oder Luise, in Ophelia oder Lady Macbeth. Auch bei der Zuhörerin Isabella geschah eine Verwandlung. Getragen von Frau Magdas dunkler Stimme stellte sie sich vor, sie würde getrieben von ihrer Liebe zu Faust in ihrer Kammer hin und her laufen. »Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer.« Sie spürte tatsächlich die Dielenbretter unter ihren Füßen, den rauen Nachthemdstoff auf ihrer Haut und versuchte, ein schweres Herz in ihren Körper hineinzudenken. Das allerdings vergeblich. Verwandlung ist eine innere Angelegenheit. Ausgestreckt auf ihrem Divan gab Frau Magda alle Erkenntnisse, die sie im Laufe ihres Bühnenlebens gewonnen hatte, an Isabella weiter. Die Kunst des Theaterspielens ist kein billiges Verkleiden. Auch wenn Isabella nicht alle Dinge verstand, die ihr Frau Magda erzählte, begriff sie schon im Kindergartenalter, dass mit billigem Verkleiden der Fasching gemeint war. Mädchen, die als Prinzessin kamen, legten ihren Bewegungen nicht unbedingt königliches Verhalten an den Tag. Und die Cowboys und Indianer hatten trotz Colt und Tomahawk weiterhin Angst im Dunkeln. Außerdem war Fasching ein Fest der Mütter, die mit dem Umweg über ihre verkleideten Kinder untereinander in den Wettstreit um das schönste Faschingskostüm traten. Ein Kampf um Originalität, der sich in der Schulzeit zuspitzte. Je nach Alter wurden die Kinder als Sandmännchen, Traktoristen oder Bauarbeiter ins Rennen geschickt. Und nie würde Isabella den Tag vergessen, an dem Anja Schlemmer verkleidet als Verkehrspolizistin das Klassenzimmer betrat. Sie stand in ihrer Uniform aus grünem Gardinenstoff mit schräg über dem Oberkörper liegender Wachstuchschärpe neben dem Lehrertisch, auf dem Kopf eine mit grünem Krepppapier ummantelte Schirmmütze. Doch die Volkspolizistinnenuniform verlieh Anja Schlemmer keine Macht. Im Gegenteil. Sie stand mit hängenden Schultern, den Blick nach unten gerichtet vor der Klasse und die Tränen tropften auf die schwarzen Gummistiefel. Und doch lachte und tuschelte niemand. Alle Schüler saßen erstarrt in ihren Bänken und auch die Lehrerin hatte für einen Moment die Sprache verloren. Aber es war nicht die Angst vor der Staatsmacht, die alle zum Schweigen brachte, sondern schlichtweg die Tatsache, dass Anja Schlemmer einen Tag zu früh zum Fasching gekommen war. Der Vorfall bewies Frau Magdas Theorie. Was Anja Schlemmer gefehlt hatte, war die innere Bereitschaft, der Glaube, wirklich eine Polizistin zu sein. Denn hätte es nicht in der Macht einer Polizistin liegen können, den Fasching einen Tag vorzuverlegen? Ihre ersten Rollen nach dem Studium bekam Isabella am Kindertheater. Sie war das Häschen, der Fliegenpilz, der Frosch, der Igel. Hüpfend oder kriechend machte sie den Märchenwald lebendig. Doch ihr Gastspiel währte nur kurz. 2 Jahre nach dem Mauerfall wurde das Kindertheater geschlossen und Isabella kam an die große Bühne. Endlich würde alles anders werden. Aber auch hier spielte sie fortan nur Rollen, die statt einem Namen eine Berufsbezeichnung hatten. Zofen, Mägde, Dienerinnen. Jahrelang hoffte sie auf die Inszenierung des Sommernachtstraums, einem Stück, das geradezu nach einer 1,50 Meter großen Schauspielerin schrie. Und als das Stück tatsächlich in den Probenplan aufgenommen worden war, hatte der Regisseur die Idee, den Puck mit einem besonders großen Schauspieler zu besetzen. Und dann waren auch noch bei vielen Schauspielern die Verträge nicht verlängert worden, auch bei Isabella. Aber war es nicht immer ihr Wunsch gewesen, Filmschauspielerin zu sein? Wann, wenn nicht jetzt? Und tatsächlich waren erste Angebote gekommen. Dienstmädchen, Krankenschwestern und Prostituierte. Doch die Aufträge kamen zu unregelmäßig. Und so arbeitete sie als Synchronsprecherin, als Animateurin im Altenheim, als Moderatorin, übernahm Rollen bei Hörspielproduktionen. Aber selbst während der Zeiten, in denen sie gut beschäftigt war, hatte Isabella gemerkt, dass ihr etwas fehlte. Und sie brauchte eine Zeit lang, bis sie ihre Unzufriedenheit benennen konnte. Es war die Bühne, die Verwandlung vor den Augen des Publikums. Und so suchte sie nach jenen, denen es genauso ging wie ihr. Gemeinsam mit einer Studienfreundin von der Schauspielschule gründete sie das Improvisationstheater Hallodri. Und schon nach der ersten Vorstellung wusste sie, dass sie zu etwas zurückgekehrt war, das sie nie wieder missen wollte, auch wenn die Honorare gering waren. Meist trafen sie sich einmal in der Woche zur Probe. Auf der Bühne fühlte sich Isabella sicher. Die Bühne war Isabellas Schutzraum. Nirgendwo fühlte sie sich so groß. Auf der Bühne wurden aus 1,50 Meter 1,80 Meter Körpergröße und sie spürte in sich die Gabe, sich zu wandeln in wen oder was auch immer sie wollte. Schon an der Eingangstür zur Theaterkneipe hörte sie das Klavier. Der Pianist saß in sein Spiel vertieft am Flügel und Isabella schlich sich leise in die letzte Reihe. Plötzlich fiel alles ab von ihr. Die Fahrt nach Berlin, der merkwürdige Auftrag, der, je länger sie darüber nachdachte, eine Beleidigung war. Als der Pianist plötzlich einhielt und aufsah, merkte Isabella, dass auch die anderen gekommen waren. Improvisation verlangte Reaktion, Schnelligkeit, Körperbeherrschung und Sprachgewandtheit und vor allem kein Zögern, außer es gehörte zum Spiel. Es gab kaum Standards, die sie einstudieren konnten. Und der eigentliche Witz eines Auftritts lag darin, sich gegenseitig zu überraschen. Die Zuschauer waren dabei nur Zaungäste. In welcher Sprache sollte sie ein Lied singen? In Rumänisch? Und wovon sollte es handeln? Von einer bösen Schwiegermutter? Bitteschön. In den Vorstellungen sang Isabella Lieder in Sprachen, die sie nie gelernt hatte, spielte Hänsel und Gretel als Pekingoper und war eine Bachstelze in einem Tierfilm. Es gab einen Conferencier, der die Vorstellung leitete. Und bei dieser Probe übernahm Karl diese Rolle. Karl war groß und hager und ging immer schleichend, ein wenig gebeugt, was ihm etwas Diabolisches gab. Sie übten die fortlaufende Geschichte. Der Erste gab die Geschichte vor und wenn Karl Stopp sagte, musste der Nächste in der Reihe sofort weitererzählen. Karl bestimmte, wie kurz oder wie lang jemand erzählen durfte. Darin lag die Irritation. Zuvor wurden drei Begriffe vorgegeben, die in der Geschichte vorkommen mussten. Normalerweise bestimmte das Publikum diese Sachen, aber bei der Probe kamen die Vorgaben vom Conferencier. »Schrecklicher Tag, Joghurt, Auftrag«, sagte Karl, und Isabella zuckte zusammen. »Ich hatte heute einen schrecklichen Tag«, begann Maria, die als Erste in der Reihe stand. »Am Morgen servierte ich meiner Familie...« »Stopp!« »Naturjoghurt«, sagte Leo, der als Nächstes dran war. »Für meine Familie nur das Beste. Die Kinder wollten lieber Marmeladenbrötchen essen, aber ich bestand auf Joghurt. Dann kam der Anruf und mir wurde ein merkwürdiger Auftrag angeboten. Ich sollte...« »Stopp!« 10 Außerirdische finden, die aus ihrem Leben erzählen«, stammelte Isabella. Nach der Probe saßen sie noch im Foyer beisammen. Isabella bestellte sich Rotwein, eine Nero d'Avola, der erdig schmeckte mit einem Hauch Kirschen und Backpflaumen. Die Zeiten von Vierfrucht, Wermut und ungarischen Dessertweinen war glücklicherweise vorüber. Sie nahm einen neuen Schluck und schloss die Augen. Sie spürte deutlich, dass sie müde wurde, aber gleichzeitig war der Gedanke an den Fernsehauftrag immer noch präsent. Neben ihr saß Karl. Seit 5 Jahren spielten sie zusammen und Isabella musste zugeben, dass sie wenig über ihn wusste, nur dass er vom Rostocker Theater gekommen war. Sie hatten gemeinsam Spaß auf der Bühne, tranken hin und wieder ein Glas Wein zusammen und Isabella liebte Karls Humor. Vielleicht wäre er ein potenzieller Protagonist. »Bist du eigentlich in Rostock geboren?«, fragte Isabella. »Nein, in Braunschweig.« »Im Westen?« »Das klingt, als hätte ich eine Krankheit.« »Und warum bist du in den Osten gegangen?« »Warum denn nicht?« Karl schien verwirrt. »Na ja, bist du freiwillig gekommen oder auf der Flucht vor deiner Familie, Eltern, Frauen, Kinder?« »Wie genau willst du es denn wissen?« »Ganz genau.« Isabella lachte. »Was nervt dich eigentlich, wenn du Filme über deine Kinderzeit im Fernsehen siehst?« »Diese blöden Klischees. Alle fahren mit dem Wohnwagen nach Italien in den Urlaub. Ich war noch nie in Italien.« »Das glaub ich nicht. Ich hasse Hitze.« Isabella sah ihn entsetzt an. Karl lachte. »Willst du mit mir nach Italien fahren?« »Nein«, sagte Isabella. »Ich habe da so einen blöden Auftrag angenommen. Ich soll Leute finden, die über mein Land erzählen.« »Ah, die Außerirdischen«, sagte Karl. »Deshalb warst du vorhin so nervös.« »Na, das ist doch ganz einfach, frag deine Familie.« »Die meisten sind krank oder schon tot.« »Hattet ihr keine Nachbarn oder Freunde?« Isabella nickte. »Das schon, aber viele wohnen auch auf dem Land, im Ort meiner Großeltern.« »Und warum fährst du nicht hin?« »Ich habe Angst, dass ich traurig werde. Seit meine Großeltern tot sind, bin ich nicht mehr dort gewesen.« »Wenn du willst, fahre ich dich.« »Ich würde lieber den Zug nehmen.« »Bist du Masochistin?« »Vielleicht. Ich rufe dich an.« »Morgen?« Als sie schon vor der Tür standen, fragte Isabella, »Gibt es einen Satz aus deiner Kindheit, den alle im Land kennen?« »Ist das die 500.000-Euro-Frage?« Karl lachte. »Aber ganz einfach. Gehe in das Gefängnis, gehe nicht über los, ziehe nicht 4.000 D-Mark ein.« Eigentlich hatte sie wie früher den Zug nehmen wollen, doch Minkewitz Ann war aus den Fahrplänen verschwunden. Die Züge waren abgefahren, der Bahnhof stand noch da. Karl parkte direkt neben einer Schutthalde. Hier war früher die Haltestelle für Werksbusse gewesen, die alle zu ihren jeweiligen Arbeitsplätzen gebracht hatten. Das Werksgelände war mehrere Hektar groß, und obwohl die Silhouette in der Ferne zu sehen war, lag es doch mehrere Kilometer entfernt. Noch vor dem Werkstor kam die Poliklinik, ein mehrstöckiger Plattenbau. Und daneben stand als absoluter Kontrast der Kulturpalast, Palazzo Prozzo genannt. Eine riesige Freitreppe führte zu einem voluminösen, im klassizistischen Stil gestalteten Portal, dessen Säulen in einer Farbe gestrichen waren, die Großmutter Isa Schlüpferrosa nannte. Isabella kniff die Augen zusammen und fixierte den Horizont. Sie ahnte das Werk mehr, als sie es wirklich erkannte. Mit Mühe waren die schemenhaften Umrisse der Hochöfen und der Schornsteine im trüben Novemberlicht auszumachen. Gleich würde die Sirene ertönen und zur Schicht rufen, doch es blieb still. Nur eine kaputte Plane flatterte vor dem Eingang zur Bahnhofshalle. Die Holzleisten, mit der sie befestigt war, ließen sich leicht lösen. Sie hätten es nicht tun sollen. Der Anblick war schrecklich. Überall lagen Schutt und Glasscherben, leere Bierflaschen, verkohltes Holz. Das Schalterfenster war eingeschlagen und das ovale Gitter, durch das die Kunden ihren Wunsch äußern durften, lag auf dem Boden. Früher war das Fahrkartenkaufen ein Akt, der mit Ehrfurcht vollzogen wurde. Wie ein Bittsteller traten die Kunden an das Schalterfenster heran, sagten demütig durch das ovale, vergitterte Loch ihr Ziel. Und die uniformierte Frau dahinter musterte sie, als müsse sie prüfen, ob sie berechtigt wären, Zug zu fahren. Erst danach erhob sie sich widerwillig und ging zu ihrer Maschine, einem Monstrum aus aneinandergereihten Eisenstempeln. In diesem Schalterraum waren auf Matrizen alle Bahnhöfe des Landes versammelt. Die endlichen Möglichkeiten des Reisens, die Isabella damals unendlich vorgekommen war. Sie erinnerte sich an jedes Detail. Begleitet von einem lauten Rattern schob die Uniformierte die Vorrichtung zu dem jeweiligen Ort, legte ein kleines braunes Kärtchen unter die Stanze und senkte mit einem Ruck den Hebel. Dann legte sie die kleinen pelzigen Pappstücke auf den Drehteller. Nach jeder Reise hatte sich Isabella die Karten erbettelt und in ihrem roten Spielzeugtresor aufbewahrt. Es war ein Schatz, von dem sie sich nie trennen wollte. Die Tür zur Metropagaststätte stand halb offen. Es war ein großer Raum mit vielen Tischen. Auf einigen standen noch Vasen mit Kunstblumen, an den Fenstern hingen verblichene Gardinen. Die Stahlplatte des Tresens wirkte frisch poliert und in dem Regal dahinter befanden sich ordentlich aufgereiht die Gläser. Es sah aus, als wären die Besitzer geflohen und hätten alles zurücklassen müssen. Warum war ausgerechnet dieser Raum von der Verwüstung verschont geblieben? Nur die Kunstlederpolster der Aluminiumstühle hatten Risse und waren an einigen Stellen aufgeplatzt. »Lost Place«, sagte Karl. Das ist ein schönes Fotomotiv. So etwas kannst du dir in hippen Bildbänden angucken. Alles wirkte wie eine Installation, wie etwas, das es niemals gegeben hatte. Doch da waren Isabellas Erinnerungen an den verqualmten Raum, die immer vollbesetzten Tische. Hinter dem Tresen stand die Kreller-Melitta, zapfte Bier und füllte die Schnapsgläser. Wenn ihr die Gläser zu voll geraten waren, trank sie den Überschuss einfach ab. Hier trafen sich nach Schichtende die Arbeiter aus dem Wälzlagerwerk und manche kamen auch schon vor Schichtbeginn. Manchmal während ihrer Schulferien hatte Isabella den Großvater, der als Fahrdienstleiter arbeitete, von der Arbeit abgeholt. Dann waren sie eingekehrt und es gab zur Feier des Tages Kartoffelsalat mit Bockwurst und rote Fassbrause. Es war ihr gemeinsames Geheimnis gewesen, denn die Großmutter war Köchin im Werk und behauptete, dass alles Essen, was sie nicht selbst gekocht hatte, krank machen würde. Karl legte die Hand auf Isabellas Schulter. »Lass uns gehen.« Sie nahm den Ausgang zum Bahnsteig. Die Bahnsteige sahen aus wie immer. Hier waren sie angekommen, die Arbeiter, und von hier waren sie wieder nach Hause gefahren. Oder an ihren freien Tagen, wenn sie den heiligen Akt des Fahrkartenkaufens vollzogen hatten, in die Stadt. Dann bekam die Formulierung »Minkewitz ab« eine besondere Bedeutung. Isabella sah die geschwungenen Eisenbögen, die das Dach hielten, und bemerkte zum ersten Mal die filigranen Verzierungen. Warum stand dieser Bahnhof nicht unter Denkmalschutz und war dem Verfall preisgegeben worden? Aber wahrscheinlich gab es im Land unzählige Bahnhöfe, denen das gleiche Schicksal zuteil wurde. Isabella schrak zusammen, als sich dröhnend ein Zug näherte und mit hoher Geschwindigkeit durch den Bahnhof fuhr. Es gab keine warnende Durchsage, niemand rechnete mehr damit, dass hier jemand auf dem Bahnsteig stand. Isabella spürte die Vibration unter den Füßen und sie sah, wie das Glas vor dem Zifferblatt der Uhr zitterte. Und plötzlich war sie wieder das Kind, das an der Hand des Großvaters staunend zusah, wie die Güterzüge, die den Stahl aus dem Wälzlagerwerk in alle Welt brachten, über die Gleise donnerten. Der Großvater konnte am Geräusch der summenden Gleise vorhersagen, welche Art Zug sich näherte. Wie gebannt blickte Isabella auf die zitternde Uhr. »Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen«, sagte Karl. »Will ich auch gar nicht«,